Also Leute, ich möchte mal sagen, man merkt unwahrscheinlich. Meine Damen und Herren, also ich muss sagen, ich habe mich sehr über den Besuch aus Hamburg gefreut. Aber meine Damen und Herren, ich habe nicht nur die Interessen einer Hamburger Gruppe zu vertreten, sondern auch die Interessen der anderen 30, die aus den anderen Orten kommen. Beispielsweise aus Berlin, aus Holland, aus Stuttgart und sonst woher. Bitte jetzt nicht, sondern etwas später. Ja? Es ist also ganz einfach abgemacht und auch diese Hamburger Gruppe hat noch hier kurz vor ihrem Auftritt einen Zettel bekommen, mit dem sie ganz dringend und höflich gebeten wurde, die Spielzeit von 10 Minuten einzuhalten und dass es beim Überschreiten Minuspunkte geben könnte. Die Jury ist ihr absolute Autorität. Darf ich Sie jetzt bitten, die Bühne zu verlassen? Nein, nein, Sie dürfen jetzt nicht, sondern Sie können mich hinter der Bühne sprechen und stundenlang mit mir diskutieren, wenn Sie wollen. Bin ich gern bereit dazu. Also, meine Damen und Herren, die Spielzeit der Hamburger Band, der Reaction, betrug etwa 16 Minuten und etwas drüber. Also ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Lassen Sie mich weitergehen in der Veranstaltung, das ist im Interesse ihrer aller und vor allen Dingen ist es im Interesse der Bands, die sich hier an die Abmachung halten.